Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstdisziplin. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstdisziplin. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstdisziplin. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstdisziplin. Liebe, Freude, Selbstdisziplin, in Frieden, Selbstdisziplin. Ein Gebet. Bitte, Jesus, gib uns den Mut, die Dinge zu verändern, die wir ändern können. Und gib uns die Gelassenheit, die Dinge hinzunehmen, die wir nicht ändern können. Und bitte, Jesus, gib uns die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Amen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstdisziplin. Liebe, Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstdisziplin.